Der Wallenborn bei Heckenmünster. Fast vergessen ruhen sie heute in den Tiefen der Eifelwälder, obwohl sie für die frühen Kelten heilig waren, die Quellheiligtümer, von denen heute nur noch wenige zu finden sind. Eines davon ist das Quellheiligtum Wallenborn bei Heckenmünster. Gisela Kreichen präsentiert in ihrem Kultplatzbuch die folgende Beschreibung: In Heckenmünster, gegenüber der Kirche, links den Viktoriaweg Berkan nehmen und dann rechts dem Wegweiser zur Viktoriaquelle auf dem Wanderweg nach Erlenbach folgen. Neben der Schutzhütte liegt die eingefasste brodelnde Viktoriaquelle. Dem Weg ein Stückchen weiter folgen, bis der Waldweg rechts zur ebenfalls eingefassten Schwefelquelle Wallenborn führt. Weiterhin erfährt man aus dem Buch, dass es im heute dichten Wald drei Tempel und ein Theater für kultische Spiele gegeben hat, außerdem Pilgerherbergen, Bäder und eine Heiltherme mit einem etwa 50 Quadratmeter großen, beheizten Becken. Vom Bahnhof Selem sind es zu Fuß etwa 3 Kilometer bis Heckenmünster und zum Quellheiligtum. Das Quellheiligtum Beimön. Im heute von der Natur überwucherten Heiligtum nahe Beimön hat es zu seiner Zeit in einem umhegten Bezirk um die Quelle mehrere Tempel und ein Theater gegeben. Gisela Kreichen liefert in ihrem Kultplatzbuch die folgende Beschreibung: Das Heiligtum findet sich unweit der Straße von Nevel nach Kordel. Nach gut einem Kilometer, auf halber Strecke zum Kimlinger Hof, links in den Feldweg einbiegen. Am Südosthang des Nosterbergs lag das Heiligtum, unterhalb der Anhöhe. Vom Bahnhof Kordel sind zu Fuß etwa 6 Kilometer zu überwinden. Die vergessene Burgruine Biederburg in der Vulkaneifel. Auf einem Felssporn über der Liesür, zwischen dem Etschenbach und dem Hammelbach, versteckt im Wald, liegen die kläglichen Überreste der Biederburg. Groß war sie nicht, denn mit einer Grundfläche von nur 15 x 6,5 Metern könnte man gerade einmal 2 Reisebusse darin parken. Niemand weiß, wer diese Burg erbaut hat oder darin gewohnt hat. Möglich wäre, dass ein Adelsgeschlecht von Öfflingen aus dem gleichnamigen, nahegelegenen Ort, das in diversen Urkunden auftaucht, die Burg genutzt hat. Aber sicher ist das nicht. Bei Ausgrabungen wurden zwar einige Gegenstände gefunden, die aber leider auch keine Hinweise liefern konnten und später auch noch verloren gegangen sind. Folglich bleibt die Geschichte der Biederburg im Dunkeln. Die nächstgelegene Ortschaft ist das Dorf Karl, welches man über diverse Landstraßen erreicht. Bis zu 8-mal täglich fährt auch ein Linienbus vom Bahnhof Wittlich bis an den Ortsrand von Karl. Dann geht es zu Fuß weiter. Der neue Weg führt aus dem Dorf hinaus in den Wald und wendet sich in nördlicher Richtung zum Burgblick, einem Aussichtspunkt mit Regenschutzhütte, von wo man die Burgruine sehen könnte, wenn sie nicht vom Wald überwuchert wäre. An der vorgelagerten Wegkreuzung gibt es eine Picknickbank. Von dort führt ein Weg hinunter zur Liesür, zu einer Stelle mit einer Brücke. Oberhalb am anderen Lieserufer befindet sich die Burgruine. Das Café Ölsmakler bei Losheim in der Eifel. In der von Landgasthöfen geprägten Region Westeifel ist es schwierig, ein brauchbares Kaffeehaus zu finden. Zum Glück gibt es südlich von Losheim den Ardenne-Kultur-Boulevard. Neben einem Supermarkt, einer Kunstgalerie und diversen Ausstellungen findet man auch ein Kaffeehaus mit einem ansehnlichen Kuchenangebot vor, das Café Ölsmakler. Der Name ist eine Anspielung auf den Kaffeeschmuggel, der in früheren Zeiten die Region beherrschte. Neben Kuchen, Torten, Teilchen, Eis und Pralinen gibt es natürlich auch Brot, Brötchen und andere Backwaren. Wer gerade in der Nähe ist, sollte auf jeden Fall reinschauen. Und im Supermarkt nebenan findet man günstigen Kaffee, Alkopops, belgische Pralinen, Ardennenschinken, pfandfreie Getränke und alles, was man an Lebensmitteln benötigt. Wer belgische Pommes frites bevorzugt, wird in der Frittenbude gegenüber gut bedient. Eine weitere gute Adresse für belgische Pommes frites ist Nikis Imbiss bei Röttgen. In Röttgen reicht die deutsch-belgische Grenze direkt an die B258 heran. Genau dort, wo die Straße einen Knick macht, liegt Nikis Imbiss auf der belgischen Seite der Grenze in Petergensfeld. Auch hier erhält man original belgische Fritten und alles, was man sonst von Imbissbuden her kennt.